Gewiss ist es zu allen Zeiten den Gläubigen schwer gefallen, Gott für alles zu danken. Es gibt Schwierigkeiten im täglichen Leben, wo wir nicht bereit sind zu danken, sondern wo wir Kompromisswege suchen, damit der Glaubensweg leichter wird in dieser Zeit. Und das sehen wir an allen Orten, wo man Türen, sei es im Herzen oder auch in Einrichtungen für Fremdeinflüsse öffnet, aus welchen Gründen? Damit es einem unanstößig leichter geht. Man möchte doch schließlich auch in dieser Welt leben können. Und man möchte vielleicht den Widersacher etwas zufriedenstellen, dass er aufhört, uns immer wieder anzufechten. Wenn wir gestern auch in einer Einrichtung waren, die ja doch von Grund auf eine christliche Einrichtung ist, dann erschüttert uns das schon, dass die Theologen einfach buddhistische Elemente dort zum Zuge kommen lassen. Dass zum Beispiel buddhistische Gong-Meditation den sterbenden Leuten angeboten wird, dass sie zum Frieden kommen in christlichen Häusern. Ja, man muss doch schließlich für alle da sein. Man muss von jedem etwas mitnehmen. Aber die Heilige Schrift sagt uns was anderes. Sie sagt uns, dass wir uns erinnern sollen an den Erlöser und die Erlösung, an diese hohe Berufung, die wir in Jesus Christus haben, dass wir nicht mehr in der Anpassung der zeitlichen Strömungen stehen müssen, sondern in der Freiheit leben dürfen, aus Gott, für Gott zu handeln. Und wenn wir den Hebräerbrief lesen, haben wir so mancherlei Ermahnungen darin schon gehört. Wir haben eine ganze Palette von Glaubenszeugen vor die Augen gestellt bekommen, dass sie doch kompromisslos dem lebendigen Gott dienten und lebten in ihrem persönlichen Alltag und dadurch auch Segen erfuhren. Ich möchte mal gewagt sagen, warum sind so viele Kinder Gottes so ungesegnet? Weil sie kompromisshaft leben. Weil sie nicht mehr einseitig aus der Fülle Gottes leben. Darum sind sie so stark angegriffen und liegen mehr unten als stehen oben. Mit Jesus Christus sollen wir aber im Sieg stehen, innerlich, auch wenn wir äußerlich vielleicht unseren Leib dahin geben müssen, wie es jetzt viele Christen im Nahen Osten tun. Aber innerlich soll der Sieg bleiben. Das Bekenntnis, dass das Leben mit Jesus Christus über allem steht. Über allem. Und dass es nichts Höheres gibt. Darum im 12. Kapitel wurde ja schon am Anfang gesagt, ich lese gleich die Verse 18 bis 24, lasst uns aufblicken auf Jesus. Das ist also eine Aufforderung aufgrund dessen, dass dieser Blick nicht mehr allein auf Jesus gerichtet war. Und das können wir uns auch sagen. Blicken wir täglich in allen Dingen auf Jesus? Ich muss das sehr kontrollieren bei mir, ob ich das tue. Es kommt vielleicht manchmal auch Aggression in mir auf, wenn ich so viel Unrechtes höre und sehe. Dann muss ich auf Jesus blicken, damit ich wieder zur Ruhe komme. Auch heute ging es mir in manchen Situationen so, wo ich dann einfach betete, Herr Jesus, du bist mein Friede. Und dann stellte sich der Friede wieder ein. Blicke auf Jesus. Diese Ermahnung war wichtig für die Gemeinde, die unter den Hebräern zunächst entstand. Die Gemeinde, die mit sichtbaren anderen Dingen konfrontiert war, mit Religiosität und anderem Gottesdienst, täglich davon angefochten. Und dazu neigten, mehr Ruhe zu haben und sich wieder diesem früheren Gottesdienst anzulehnen und ein wenig mitzumachen. Aber der Herr weist immer wieder auf sich hin, auf diese höhere Gemeinschaft in Jesus. Eine höhere Gemeinschaft mit Gott gibt es nicht. Aber diese höhere Gemeinschaft trägt auch in sich eine höhere Verantwortung für das Leben hier in der Zeit vor dem Nächsten und vor allen Dingen zur Ehre des lebendigen Gottes. Wir haben gelesen, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht wie Esau wegen der materiellen Dinge die Verheißungen Gottes für unser Leben verlassen, sondern wir sollen immer unser Leben auf sein Wort des lebendigen Gottes abstellen. Und jetzt lese ich diese Verse, diesen Abschnitt ab Vers 18. Denn ihr seid doch nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und der Finsternis und Ungewitter, noch zu dem Hall der Posaune und zur Stimme der Worte, die sich weigerten, sie zu hören, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde. Denn sie mochten's nicht tragen, was da gesagt ward, nämlich: Und wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Geschoss erschossen werden. Und allzu erschrecklich war das Gesicht, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid doch gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu der Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des Neuen Testaments, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet, denn das Abels. Hier wird also den Gläubigen wieder mitgeteilt, was sie eigentlich durch den Glauben an Jesus Christus, durch das Opfer auf Golgatha erfahren und bekommen haben. Dass sie nicht wieder Rückblick in ihr altes, früheres Leben halten sollen, sondern Aufblick zu dem lebendigen Gott. Und ich denke, dass das nicht nur unseren Glaubensgeschwistern der damaligen Zeit gesagt werden musste, sondern uns in dieser Zeit. Wir brauchen das auch. Wir sind geistlich oft so kraftlos und schwach, vollmachtlos in unserem eigenen Leben. Heute fragte mich jemand, wie man denn das macht, wenn man Jesus mehr nachfolgen will. Man weiß doch, was man tun soll. Ich schaffe es nicht. Indem du es anpackst und tust im Namen Jesu, und dann kriegst du die Kraft, während du hingehst. Amen. So ist das. Nicht sitzen bleiben und warten, bis es einen Knall vielleicht gibt und du irgendwohin katapultiert wirst. Nein, wir sollen uns erinnern an das, was wir in Jesus haben. Das Höchste, den höchsten Sieg. Uneingeschränkt. Und wenn hier steht, dass das Blut Jesu besser redete und redet als das des Abels, da wundern wir uns, wieso kommt Abel da ins Spiel. Er war der erste Märtyrer in der ganzen Bibel. Er hat ein Opfer gebracht, was Gott gefiel, lesen wir. Und Gott sagt, ja, das ist gut, und hat ihn gerecht gesprochen, und dann ist er totgeschlagen worden. Und das Blut, so lesen wir im Hebräerbrief, redet heute noch, es schreit. Es schreit, aber es zeugt auch davon, dass Gott gerecht ist. Und das Blut des Lammes Jesu Christi redet viel lauter noch als dieses Märtyrerblut des Abel. Die Gemeinde sollte also erinnert werden in diesem Abschnitt, dass ja zum einen auch vorher, es handelte sich ja überwiegend um die Hebräer, um jüdische Menschen, dass das Volk Israel doch ein priesterliches Volk sein sollte und dazu berufen war. Schon im alten Bund sollte es ein priesterliches Volk sein, in dem durch dieses Volk Gottes Lebensmaßstab sichtbar wird. Denn kein anderes Volk hat am Sinai oder an einem anderen Ort die wunderbaren Gebote Gottes gekriegt. Nur dieses Volk, was sich Gott selber zum Diener erwählt hat. Es hat sich nicht dort aufgespielt, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Nein, Gott gesagt, ich nehme dich. Er hat es erwählt. Und deswegen geben wir ihm auch die Ehre und nicht den anderen. Ja? Wir geben auch nicht uns die Ehre, sondern unserem Herrn. Er hat uns erwählt, so wie es steht auch im Neuen Testament. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe einen Anspruch auf euer Leben. Und ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und zwar solche, die ich wirke durch euch, nicht die ihr wirkt. Versteht ihr? Gott handelt mit seinem Eigentum anders, als wir selber handeln wollten. Aber die Gemeinde ist immer wieder versucht, selbstständig zu werden. Auch die Christen. Sie überlegen sich viele Programme, was sie tun können. Aber Gott hat sein Programm schon fertig und will es in unser Herz setzen, durch den Heiligen Geist. Ja, sie sollten daran erinnert werden, schaut, wenn schon im ersten Bund das Volk Israel priesterlich leben sollte für die Nationen, die Gott nicht kennen, wie viel mehr soll jetzt durch die höhere Berufung Gemeinde Jesu ein Hinweis und ein Aushängeschild für die Gnade Gottes sein? Wie viel mehr? Denn es ging ja hier nicht um eine zeitliche Erlösung, so wie im ersten Bund, wo die guten Gebote zum Leben in dieser Zeit gegeben waren. Du sollst das nicht machen und jenes nicht machen, mit dem anderen so reden und so handeln und so weiter. Sondern hier geht es, schreibt der Hebräerbriefschreiber, um das himmlische Jerusalem. Hier geht es um diese himmlische Lebensdimension. Die soll jetzt sichtbar werden, nicht nur die irdische. Habt einander lieb, redet miteinander freundlich. Ja, das war im alten Bund auch schon so. Aber im neuen Bund heißt es, wir haben ein Leben aus der Gnade Gottes, ein Leben, das nie mehr verändert werden muss. Was vollkommen ist in sich selbst und was durch den Heiligen Geist in der Gemeinde ausgestreut und ausgesät wird. Der Bund vom Sinai gab also Israel eine große Verantwortung durch die Gebote, durch das Zeugnis, was sie bekommen haben, wie man vor Gott leben soll und miteinander leben soll. Eine große Verantwortung vor den Heiden, ihnen das zu zeigen. Darum steht einmal auch in der Bibel, ja, um euretwillen wird ja der Name Gottes verlästert, weil ihr das gar nicht zeigt, was ihr bekommen habt. Ihr solltet zeigen, wie gut es ist, auf der Seite Gottes zu leben. Der Bund aber von Golgatha, der ist mit Blut, mit dem Blut des Lammes Jesu geschlossen worden. Und dieser Bund soll das Zeugnis zum Leben mit Gott in Ewigkeit aufzeigen. Es ist mir oftmals so ein Gebetsanliegen, auch für mich persönlich, um das tiefer zu entdecken. Herr, ich will doch hier keine Demonstration eines anständigen Menschen geben in dieser Welt. Da gibt es viel anständigere als ich. Sondern ich möchte eine Demonstration von der lebendigen Hoffnung sein, von dem ewigen Sein, was über das Zeitliche hinausgeht. Das sollen die Menschen merken. Als wir jetzt im Urlaub waren, hatten wir auch manche Begegnungen. Und da sagte zum Beispiel eine Frau, die wir wiederholt dann trafen, sie sagte ja, ihr müsst öfter zu mir kommen. Es geht einfach so eine Ruhe, eine Geborgenheit von euch aus. Ich sage das nicht zu unserem Lob, sondern wir haben dem Herrn darüber gedankt, dass diese Person das merkte, dass wir hier nicht abstellen auf das Irdische, sondern auf das Ewige. Und sie sagt, ja, das suche ich auch, das brauche ich auch. Und dazu sind wir berufen. Israel war berufen zum priesterlichen Volk. Wir lesen zum Beispiel in 5. Mose 7, ab Vers 6 folgendes, dass sie heilig sein sollten. Also hier wird auch der Gegensatz aufgezeigt oder sagen wir mal die Steigerung. Vorher schon heilig, aber jetzt noch heiliger. Nicht nur heilig im irdischen Wandel, sondern heilig aus der Ewigkeit hervor. 5. Mose 7, Vers 6. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Ja, da war Golgatha noch gar nicht geschehen. Aber der Auftrag, heilig zu sein, war schon da. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und nicht hat der Herr euch angenommen und erwählt darum, dass euer mehr wären als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern darum, dass er euch geliebt hat und dass er sein Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat und ausgeführt hat euch mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von dem Hause des Dienstes aus der Hand Pharaos, des Königs in Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott ein Gott ist, ein treuer Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten in tausend Gliedern. Also hier ist schon der Auftrag, ihr sollt heilig sein, schon im alten Bund. Und dieser Gegensatz wird oder Weiterführung wird hier im Hebräerbrief aufgezeigt. Wenn dies schon heilig war, müsst ihr viel mehr, ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, ihr seid zum himmlischen Jerusalem gekommen, viel mehr Zeugnis geben von der Wahrhaftigkeit des lebendigen Gottes. Auch steht in Hesekiel 5, Vers 5, dass dieses kleine Volk mitten unter die Heiden gesetzt worden ist. Oder in Jesaja 42 dieser Hinweis, dass der Knecht Israels schon Licht der Heiden werden sollte und dass aus diesem Knecht Israel das wahre Licht Jesus Christus kommen sollte. Und die Aufforderung geht auch weiter dann an die Gemeinde. Durch den Glauben an Jesus Christus in Offenbarung 1, 5 und 6, wo es ja heißt, dass wir erkauft sind von Gott in Jesus Christus und wozu gesetzt worden sind? Zu Königen und Priestern. Ja, Könige und Priester vor Gott verhalten sich anders als nur in der Beziehung zu dem menschlichen Wesen in dieser Welt. Sie gleichen alles ab vor dem lebendigen Gott. Alle Dinge breiten sie im Gebet aus und sie wagen nicht, einen Schritt zu gehen ohne Orientierung, weil sie keinen falschen Schritt gehen wollen. Sie haben Geduld und Zeit und warten auf die Wegweisung Gottes. Und das fehlt uns menschlich gesehen schon, den damaligen und den heutigen Gläubigen. Geduld, das ist so ein großes Wort, da merken wir sofort unseren Mangel. Wir möchten immer gleich los, wandern, das machen und jenes machen und sind gar nicht gewiss, ob es das Richtige ist. Hauptsache, wir machen etwas, denken wir. Das wird schon gut werden. Nein, nein. Könige und Priester vor Gott, dem Herrn, sind solche, die in der Abhängigkeit von dem Beruf erleben. Darum sagt Jesus zu den Jüngern, was sollen sie denn sein? Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Ja, wie kann man denn das selber sein? Das geht ja nicht. Das geht nur im Verbund mit dem, der Salz der Erde ist, mit Jesus Christus. Ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Abvers 13. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, also ich bin kein Licht aus mir selbst. Ja, ich verbreite wie eine Funzel oder ein Licht, was nicht so sauber brennt, vielleicht mehr unangenehmen Geruch, aber kein wirkliches Orientierungslicht. Wer muss denn das Licht sein in uns? Jesus. Er ist das Licht der Welt. Und er will durch uns leuchten. Und das sollte den Hebräern neu bewusst werden. Schaut, ihr habt die Berufung aus der Abhängigkeit mit eurem Heiland, Licht der Welt zu sein. Die Welt soll das sehen bei euch. Darum lasst es leuchten vor den Leuten. Die sollen also Ausschau halten. Oh, da ist ein Licht. Das ist so hell. Ja, wo kommt denn das her? Mitten in der dunklen Welt. Die Hebräer sahen auf die Umstände der Zeit, so wie wir das vielleicht auch heute im Blick auf den Nahen Osten tun. Ach, was machen wir uns dafür Gedanken? Furcht kommt auf, Angst kommt auf. Das könnte ja auch zu uns rüberschwappen, ne? Ja, was denn dann? Ich habe gesehen im Internet in Birmingham in England, da passiert es gerade, dass in staatlichen Schulen der Islam diktiert, was gemacht wird. Die Schulklassen werden geteilt, Mädchen und Jungs müssen extra unterrichtet werden. Sportunterricht und so weiter und Aufklärungsunterricht sowieso fällt unter den Tisch, ohne den Staat zu fragen. Das ist eine staatliche Schule. Und die Gelder vom Staat nutzen sie, um die Kinder nach Mekka zu schicken. Ja, jetzt kamen eigentlich mal die Politiker zusammen und sagen, ja, sag mal, was machen wir jetzt? Welche Rechte haben wir als Engländer überhaupt noch? Versteht ihr? Ja, man hat eben sich zu weit hinausgelehnt und solidarisch mit den Werdegängen dieser Zeit gehalten und jetzt kriegt man sie nicht mehr in den Griff. Bleibt bei Jesus, ihr sollt ein Licht sein. Das ist eine hohe Verantwortung, die ist höher als im ersten Bund. Der erste Bund trug die Verantwortung zu zeigen, wie das irdische Leben im Miteinander aussieht. Der neue Bund trägt die Verantwortung in sich, wie das Leben aus der Ewigkeit für die Ewigkeit aussieht. Es ist also wichtig, die Gotteskindschaft, die wir bekommen haben durch die Wiedergeburt, und es betrifft ja nur die Wiedergeborenen, die noch keine Gotteskinder sind, können das alles nicht beherzigen. Aber die es schon sind durch den Heiligen Geist, die sind aufgefordert, in dieser Freude zu leben und nicht leichtfertig diese Ehrung Gottes im neuen Bund zu missachten, indem man wieder den Blick auf das Vergängliche richtet. Größere Gnade der Vergebung von Sünde und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gibt es nicht größere als diese. Man kann nicht höher kommen, man kann nichts Besseres haben. Darum sollen wir aus dem Besten schöpfen. Hier verstehen wir also auch diese Worte aus dem Kapitel 10, was wir schon gelesen haben, Vers 28. Ich lese das nochmal, Kapitel 10, Vers 28, wo es heißt, wenn jemand das Gesetz des Mose, das ist der erste Bund, ja, bricht, was geschieht? Der musste sterben, ohne Barmherzigkeit, durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit den Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist der Gnade schmäht? Das heißt also, wenn ein Mensch das Evangelium nicht annimmt, dann verdient er stärkere Strafe, als wenn er die Gebote des Mose, die Mose bekommen hat, übertritt. Denn es gibt kein höheres Erlösungswerk mehr außer dem in Christus. Und in Kapitel 12, nicht Vers 15, lese ich nochmal, wo es heißt, darum seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Also alle Eigenmächtigkeit soll nicht mehr zum Zuge kommen, sondern Abhängigkeit von dem, der uns erkauft hat. Denn das priesterliche Zeugnis, das ist das Zeugnis vor den Mitmenschen. Wir sind ihnen das schuldig. Sie sollen sehen, dass Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das Zeugnis in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Nicht das Wortbekenntnis allein genügt, sondern das Lebensbekenntnis ist dabei sehr wichtig. Darum sagt der Herr Jesus auch zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, was sollten sie denn bezeugen? Das Leben Christi, das Leben aus Gott. Und am Ende des Lukas-Evangeliums steht ja, ihr seid alle Zeugen dessen. Und nun erzählt es weiter, nun lebt es weiter, nun zeigt es weiter. Merken wir, unsere Berufung und die Berufung der Gläubigen damals ist viel höher, als wir oft denken. Wir fallen leicht zurück in ein christliches, frommes Leben. Anständig sein, lieb sein, freundlich sein. Ja, das machten sie im Alten Bund auch. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es nicht nur um ein anständiges, äußeres Leben, sondern um eine höhere Berufung, die auch Auswirkungen hat auf das diesseitige Leben. Es sieht zwar nicht immer so aus wie im alten Bund, das heißt, wer materiell gesegnet war, Da konnte man sagen, er war nahe bei Gott. Aber im neuen Bund, wer geistlich gesegnet ist, der ist nahe bei Gott. Es gibt viele Gläubige, die sind arm. Die haben gar nichts. Und trotzdem strahlt aus ihnen die lebendige Hoffnung des ewigen Lebens. Und darauf kommt es an. Gnade darf also nicht gegen Gesetzlichkeit und fleischliche Gesinnung eingetauscht werden. Sonst wird der Missions- und Evangelisationsauftrag unwirksam. Paulus schrieb ja auch an die Gemeinde zu Rom, in der ja viele Juden waren, gläubig geworden waren, dass fleischliches Leben, das heißt erneut irdisch diesseits bezogenes Leben, das Leben der Gnade in Christi verdunkelt. Verdunkelt und sogar verdrängt. Diese Briefe sind doch nicht an Ungläubige geschrieben, sondern an Gläubige. Ich lese mal aus Römer 8, Vers 5 dazu, dann verstehen wir also auch diese Aufforderung im Hebräerbrief besser. Denn die da fleischlich sind, sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Ach, das ist ein wunderbares Wort. Friede, Friede, ja. Das soll ja unter uns pulsieren. Habe ich gestern gerade auch im Lazarus wieder neu sagen dürfen. Christus ist unser Friede. Aber das muss ja ganz anders dann zugehen unter den Christen. Wenn das doch real ist, nicht nur in Worten besteht, sondern im Leben besteht. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft gegen Gott. Zumal das Fleisch dem Gesetz Gottes gar nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern ihr seid geistlich, so Gottes Geist in euch wohnt. Denn wer Christi Geist nicht hat, der gehört ihm gar nicht. Also noch einmal Heiligkeit, Lebenszeugnis. Die Hebräer sollten daran erinnert werden, dass auch die Priesterschaft im Alten Bund Heiligkeit erforderte und Verantwortung und wie viel mehr also im Neuen Bund. Das Gesetz Gottes war schwer für den Menschen einzuhalten. Es zeigte dem Menschen im Alten Bund immer seine Begrenzung, grundsätzlich. Das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Hier hast du wieder was falsch gemacht, da hast du was falsch gemacht. Es zeigte dem Menschen, dass er abhängig sein muss von der Fürsorge Gottes. Sie hatten Angst. So schreibt auch der Hebräerbrief hier. Er beschrieb das, was in 2. Mose 19 war. Gott redete mit dem Volk direkt. Und sie sagte, nein, rede mit Mose, nicht mit uns. Wir gehen sonst unter. Das können wir gar nicht hören, nicht ertragen, wenn Gott so redet. Und Mose sagte, das ist ja schrecklich, wie Gott redet. Das kann auch ich selbst kaum ertragen. Und wir lesen dann in 2. Mose 20, dass sie einfach davonliefen, wenn Gott redete. Das Gesetz war auch zu schwer für sie. Sie merkten, sie können es nicht einhalten. Sie müssen an der Fürsorge Gottes irgendwo vorbeileben. Sie brauchen also eine höhere Macht, eine höhere Kraft. Und die ist in Jesus Christus offenbar geworden. Darum bedeutet es, diese viel höhere Gnade von Golgatha in Christus anzunehmen und aufzunehmen, denn sie ist es allein, die uns von der Furcht des Versagens frei macht, weil Jesus nie versagt. Christus in uns, so haben wir es im Römerbrief gelesen, er versagt nicht. Und darum heißt es in Johannes 8, wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Auch von der Furcht ist er frei. Und Johannes greift es in seinem ersten Brief auf und sagt, Furcht, und zwar das ist ja die Todesfurcht, von der Hebräer 2 auch spricht, wo der Mensch die ganze Zeit immer eine Angst leben musste, mache ich das richtig oder kann ich vor Gott überhaupt bestehen und der Tod kommt auf mich zu, was dann? Jesus hat uns befreit davon. Und Johannes sagt, deswegen ist Furcht nicht mehr in dieser Liebe. Diese Liebe Gottes in Christus treibt diese Furcht aus, denn sie hat Pein, verstehen wir? Und das ist die Aufforderung, haltet euch an den neuen Bund, sonst fallt ihr wieder in die Angst zurück. Wenn ihr wieder anfangen wollt, im alten Bund zu leben und einfach nur euer Leben nach Tagen, Monaten, Gesetzen und Regeln auszurichten, statt von dem beschenken zu lassen, der euch diese Furcht nimmt, nämlich Jesus Christus. Er hat keine Angst vor dem Teufel, er hat ihn besiegt. Und wenn Christus in uns ist, dann ist auch diese Freiheit Jesu in uns. Und zwar warum? Weil wir gerecht sind. Wir sind total gerecht. Wir haben gelesen im Hebräerbrief, dass Jesus uns vollendet hat. Also da ist gar nichts mehr zu machen. Und ein total Gerechter vor Gott braucht sich nicht mehr zu fürchten. Weder vor dem Tod, noch vor den zeitlichen Umständen, noch vor einem Gericht, was über ihn kommen könnte von Gott. Er ist doch frei, weil er gerecht ist, weil Jesus gerecht ist. Und das lesen wir an vielen Stellen. Ich kann das jetzt nicht alles hervorholen. Aber ich will auch sagen, dass diese Ankündigung bereits in dem Lobgesang des Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, schon an die Öffentlichkeit kam, bevor Golgatha geschehen war. In Lukas 1, 74 und 75, wo er dann durch den Heiligen Geist sagt, ja, wir werden erlöst durch den Schöpfer aller Dinge. Und zwar ihm zu dienen, und dann kommt das kleine Wort, ohne Furcht. Vorher haben wir immer mit Furcht ihm dienen müssen. Ob wir auch alles richtig machen, haben wir immer Angst gehabt. Was passiert? Ach, da werde ich bestraft. Ohne Furcht ihm dienen. Und zwar nicht nur einige Tage, sondern er weissagte unser Leben lang. Ohne Furcht. Hört gar nicht mehr auf, weil Christus ja immer derselbe ist. Und zwar setzt er da noch hinzu in diesem Lobgesang, in Heiligkeit und in Gerechtigkeit. Ja, also wir sind nicht heilig von uns aus, gerecht auch schon gar nicht. Und Angst haben wir von Natur aus alle in irgendeiner Weise. Also muss etwas in uns sein, was heilig, gerecht und furchtlos ist. Und das ist Christus. Und das ist der Heilige Geist in uns. Und daran sollten die Hebräer erinnert werden. Das ist euer Leben. Und das sollt ihr zeigen vor der Welt. Das ist eure Aufgabe, zu zeigen, dass man ohne Furcht leben kann. Dass man gerecht ist vor Gott im Blick auf Golgatha. Und dass man heilig ist im Blick auf die Gegenwart des lebendigen Gottes. Es ist Gnade, aber die soll gezeigt werden. Diese Gnade darf, auch wenn sie eine befreiende Leichtigkeit im Leben bewirkt, nicht missbraucht werden. Man darf also auch nicht gleichgültig werden und sagen, na, Gnade ist ja Gnade und nun lasse ich die Sache mal so gehen. Nein, immer wieder ausstrecken und sagen, diese Gnade will ich heute erfahren in meinem Leben. Das ist die Aufforderung hier an diese Gemeinde. Erinnert euch, wo ihr hingekommen seid. Lasst nicht mehr wieder einen eigenen Lebensmaßstab zu. Lasst nicht mehr Werkgerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit zu. Oder Vertrauens- und Glaubenslosigkeit. Sondern haltet fest jetzt an der Gnade, jeden Tag aufs Neue. Haltet fest an dem Ewigen. Dann kam der Vergleich, denn ihr seid doch nicht zu dem Berg Sinai gekommen. Das waren die Vorväter. Die hatten noch nicht die Offenbarung der Gnade empfangen. Ihr seid doch nicht dahin gekommen, sondern ihr seid zu etwas ganz anderem, nämlich zum himmlischen Jerusalem gekommen. Das ist euer Zuhause. Und dann wurden hier 7 Geschenke aufgezeigt in diesem Text, den wir gelesen haben. Gnadengeschenke. Wunderbare Geschenke, die wir immer wieder neu als wiedergeborene Kinder Gottes erkennen und zulassen sollen. Ihr seid gekommen, fängt es an in Vers 22, ihr seid gekommen. Denkt also daran, wo ihr hingekommen seid. Hier wird also schon mal da erwähnt, bist du nicht zu Jesus gekommen? Und du sagst, ja, naja, also gut, dann bleibe doch auch da. Ihr seid doch gekommen. Ihr seid zu dem Bundesgeschenk des Neuen Testamentes gekommen, zum Berg Zion. Das heißt, ihr seid zur Ewigkeit gekommen, nicht nur zu einem Leben in der Zeit. Ihr seid gekommen zu der Menge vieler tausenden Engel. Ihr seid dort in die Gegenwart dieser Mächte gekommen, von dem am Anfang im Hebräerbrief steht, sie sind alle dienstbare Geister ausgesandt und derer Willen, die die Seligkeit ererben sollen. Ihr seid da jetzt mittendrin. Ihr werdet von ihnen betreut. Ihr seid zu der Gemeinde der Erstgeborenen gekommen. Ja, da kann man drüber nachdenken, was ist denn das? Im Alten Bund ist es so, der Erstgeborene hatte immer einen doppelten Segen. Der kriegt immer das Doppelte. Und wir kriegen auch das Doppelte, nämlich Erstgeborene heißt, wir kriegen den himmlischen Segen und auch die Führung für die Zeit auf der Erde. Doppelte. Zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Ihr seid zu dem Richter über alle gekommen. Und er hat euch nicht rausgeworfen. Ihr seid zu dem lebendigen Gott gekommen. Euer Herz ist da verbunden worden. Ihr seid zu den Geistern der vollendeten Gerechten gekommen. Also das wird ja den Gläubigen hier so nahe gebracht, dass sie sagen, ja, wenn das so ist, dann brauchen wir doch gar nicht mehr rückwärts sehen. Dann sind wir doch eigentlich schon zu Hause. Ihr seid zu dem Mittler Jesus Christus gekommen. Und ihr seid zu dem Blut der Besprengung gekommen, das besser redet, denn das des Abels. Ihr seid zu diesem Versöhnungsblut, zu dem einmaligen Opfer gekommen. Was sucht ihr denn noch mehr? Bleibt doch darin und lasst euch daraus beschenken. Wir können das einfach nur mal ganz kurz rückwärts betrachten. Wir haben also die Vergebung aller Sünden empfangen. Was willst du denn noch bewerkstelligen? Durch den Glauben an das Blutopfer Christi sind alle deine Sünden vergeben. Da ist gar nichts mehr, was nicht vergeben ist. Überhaupt nichts mehr. Wo willst du noch mehr suchen? Wieder im Gesetz? Wir haben in Jesus Christus den Mittler zum Himmel bekommen, der uns mit dem himmlischen Vater und sein Reich verbunden hat. Können wir noch höher steigen? Wir haben das ewige Leben, weil wir vollendet sind und vollkommen in Jesus Christus. Wir passen zu Gott. Gibt es noch mehr? Wir können vor dem Gott, der alle Werke der Menschen richten wird, stehen, ohne selbst gerichtet zu werden, frei vom Urteil zur Verdammnis. Das soll uns glücklich machen jeden Tag. Wir gehören zu den Erstgeborenen und haben somit den Erstgeburtssegen und das Erbe, nämlich Gottes Erbe. Und das fängt hier schon auf der Erde an, durch den Heiligen Geist. Also wenn wir morgen wieder in den Alltag gehen, dann sollten wir daran denken, wo wir hingehören. Dann sehen wir die Dinge um uns herum ganz anders. Ja, die sind auch da. Die verleugnen wir nicht. Aber wir sehen sie mit einem anderen Blickwinkel. Aha, ja, ja, das ist da, aber ich bin hier. Nicht? Das kann uns dann nicht mehr aufregen, weil wir ja geborgen sind in Gott. Wir haben Anteil am himmlischen Zion, am himmlischen Jerusalem, haben wir hier gelesen im Hebräerbrief, dieser Stadt Gottes, unsere ewige Heimat, ein Zuhause, das nicht schöner sein könnte als dieses. Und wenn wir da in der Offenbarung 21, 22 lesen, dann lesen wir da, ja, da ist alles in Ordnung, alles Ruhe, kein Unreines mehr, ja, Herrlichkeit. Da sind wir in Wahrheit durch den Glauben an Christus schon zu Hause. Wir brauchen also nicht mehr zurückfallen ins Gesetz oder in unser persönliches, menschliches Gebaren, um vielleicht Gott besser zu gefallen. Bei diesen wunderbaren Lebensverheißungen verstehen wir, dass die hebräische Gemeinde und auch wir zur ganzen Entschiedenheit gerufen sind, in der Nachfolge Jesu zu stehen. Und seine Gnade, das ist die Verantwortung, zu bezeugen. Durch unser Leben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin von Sünden befreit. Ich bin total gerecht durch das Blut des Lammes Jesu. Und ich bin frei von der Furcht, die mich vorher quälte. Dieses Priestertum, das dürfen und sollen wir auch in unserer gegenwärtigen Zeit, die oft so schwer zu ertragen ist, ausüben. Denn alle, die dies sehen und an Jesus Christus glauben, werden auch das ewige Leben haben. Und hier trifft das Wort Botschafter an Christi Stadt zu. Das bewegt sich nicht nur in Predigten. Die sind auch gut und wichtig. Aber Botschafter an Christi Stadt bewegt sich auch in der Demonstration des Lebens aus der Gnade, aus der Gerechtigkeit, die Gott in Jesus gegeben hat. Wir haben also keinen Grund, zurückzufallen. Und die Hebräer sollten sich auch daran erinnern. Soweit zu diesen Versen. Höhere Verantwortung aus ewiger Gottesgemeinschaft.